heiter mein Gemüte und vergiss der Angst und Pein. Groß ist Gottes Gnad und Güte, groß muss auch dein Hoffen sein, groß muss auch dein Hoffen sein. Kommt der helle, goldne Morgen nicht hervor aus dunkler Nacht, lag nicht eins im Schnee verborgen, tiefe Frühlingsblüten Pracht, tiefe Frühlingsblüten Pracht. Durch die Finsternis der Klagen bricht der Freude Morgenstern. Morgentagen, Gottes Güte ist nimmer fern, Gottes Güte ist nimmer fern, Gottes Güte ist nimmer fern.